still burning bright, throwing sparks up into the night, to linger there with the stars. And so it goes. If you come back from the shadowlands, I'll be waiting with open hands. One part sorrow, two parts trust. Follow if you must. And these emblems, I know them well. I gathered from the Atlantic swell to place them all in a row. And so it goes. And epiphanies, I've had a few, but none so bright as the morning dew, to turn your trinkets all to rust. Follow if you must. Sunday Service beim freien Sender Kombinat, die Sendung zwischen den Jahren. Und da eben gerade gab es ganz Ruhiges mit Adrian Crowley, der kommt aus Schottland und hat mit Sam, nee, glaube ich, aus Irland kommt er sogar, glaube ich, hat mit Sam Blue Morning eine sehr schöne Platte aufgenommen. Von der hörten wir den Song Follow If You Must. Und davor gab es einen Song von Tarwater, von ihrem neuesten Album Adrift, hörten wir den Track The Evening Pilgrims. Hier geht's weiter mit den Konzerttipps, und zwar nicht nur für die kommende, sondern für die nächsten zwei Wochen. Nächste Woche gibt es an dieser Stelle den Sunday Service Jahresrückblick, 100% Musik ohne Konzerttipps, und deshalb jetzt auf zwei Wochen ausgedehnt, aber es ist eh nicht viel los, von daher könnt ihr euch entspannt zurücklehnen. Der erste Tipp: Dienstag, den 30. Dezember, Douglas T. Stewart spielt im Hafenklang. Douglas T. Stewart hat früher mal mit den BMX Bandits ganz, ganz großartige Popmusik gemacht. Das war auch schon ziemlich lange her, 20, 30 Jahre so ungefähr. Inzwischen ist er unter eigenem Namen unterwegs, und von seinem Album Frankenstein hören wir hier Douglas T. Stewart mit dem Song Stupid. Thought that I was stupid when I fell in love with you, 'cause we saw the way that you made me cry. They must have said he's stupid when I fell in love with you, dumb, dumb, dumb am I? Dumb, dumb, dumb am I? Das war Douglas T. Stewart, Stupid, sein Song von dem Album Frankenstein, auch schon ein Tick älter. Er spielt zusammen mit Chloé Philippe am Dienstag, den 30. Dezember im Hafen Klang. Am gleichen Tag im Knust tritt auf Jar Jar the Cat. Da habe ich leider keine Musik für euch, aber vielleicht auch noch ein Tipp wert für alle, die die Band kennen. Am Sonntag, dann, das ist der 4. Januar, spielen im Knust Lali Puna. Die bringen, glaube ich, jetzt auch irgendwann eine neue Platte raus, die wir noch nicht vorliegen. Stattdessen ein Song von dem älteren Album Faking the Books. Hier kommt Lali Puna mit Micronomic. Thank you. Charlie Puna spielen live im Knust am Sonntag, den 4. Januar. Eben gerade hörten wir die Band um Valerie Trebeljahr mit ihrem Song Micronomic. Das Ganze vom Album Faking the Books. Wann ist die Platte rausgekommen? Das dürfte schon ein paar Jahre her sein. 4, 5, vielleicht sogar 6. Und ja, sie sind auf Tour und das wird sicherlich eine nette Angelegenheit. Eines der ersten Konzerte des Jahres 2015. Einen Tag später, dann am Montag, den 5.1., müsst ihr alle Radio hören. Da gibt es hier beim Sunday Service auf FSK den Jahresrückblick. Das Beste musikalisch aus dem Jahre 2014, meine natürlich, komprimiert auf 3 Stunden. Auf jeden Fall einschalten, lohnt sich. Und dann geht es weiter mit der Woche drauf mit den Konzerttipps. Am Samstag, den 10. Januar, spielen die Zimmermänner im Nachtasyl. Die Band hat ja gerade eine neue Platte rausgebracht, namens Ein Hund namens Arbeit. Und wir hören hier die Band mit Die große Sporadische. Das Licht geht an im Darkroom. Ich sehe was, was du schon lange siehst. An Kim Kardashian Tomboy und mindestens so street wie Effi Briest. Nordfräulein am Strand von Bullabü, halb gibt sie mir die Spuren, halb sink ich hin. Und schon ist sie verduftet, noch bevor ich ganz erblüh. Was soll der Text, das hat doch keinen Sinn. Wir sind schon für Tütü, ein Kombo von Camus. Die große Sporadische, die große Sporadische. Ein Turnschuh von Chanel, ein Polo von Manuel. Die große Sporadische. Wir alkoholfrei, die Blutbahn voller Truter mit Red Bull. Punkrock made in Bangkok, ein Trauermarsch in Dur von Martin Moll. Sie lässt gern mal den Eber raus und tanzt mit seiner Sau. Das Ganze wird gefilmt in Super 8. Sie tritt mir die Laternen aus und schläft mit meiner Frau. Sie sagt, das war echt eine super Nacht. Wir haben Farmer von Bordeaux, ein Lamp von Louvignon. Die große Sporadische, die große Sporadische. Ein Lied von Sarkozy, ein Flashmob im Klischee. Die große Sporadische, die große Sporadische. Ein Hummer in Aspik, ein Käse mit Musik. Die große Sporadische, die große Sporadische. Von Brad Pitt, ein Joint mit Helmut Schmidt. Die große Sporadische, die große Sporadische. Sie duscht im Mineralwasser, besteht auf einer Kippe vor dem Sex, bestellt eine Runde Fruchtwasser und stellt mich vor als ihren neuen Ex. Weihnachten auf Rapa Nui. Unbedingt in der Reihenfolge. Wir fischen für Tütü, ein Kombo von Camus. Die große Sporadische, die große Sporadische. Ein Turnschuh von Chanel, ein Polo von Manuel. Die große Sporadische, die große Sporadische. Ein Nordland von Godot, ein Rap von Loreo. Die große Sporadische, die große Sporadische. Ein Würstchen von Bocuse. Die große Sporadische, das waren die Zimmermänner und die könnt ihr live erleben am Samstag, den 10. Januar im Nachtasyl. Ebenfalls am 10.1. ist Klaus-Johann Grobe zu Gast im Übel und Gefährlich, tritt da wahrscheinlich eher im kleinen Turmzimmer auf. Er kommt aus der Schweiz und ja, macht eigentlich so ganz typischen Krautrock, der ein bisschen dekonstruiert wird auf seinem Album Im Sinne der Zeit. Hier kommt Klaus-Johann Grobe mit seinem Song Wir zwei. Musik. aus Johann Grobe hörten wir mit Die Zwei und der Herr aus der Schweiz spielt live am Samstag, den 10.01. Genau, so war das. Und zwar im Übel und Gefährlich. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service für die nächsten zwei Wochen. Nächste Woche gibt es ja keine Konzerttipps, sondern den Jahresrückblick. Viel ist nicht los, aber so langsam geht es dann die nächsten Wochen immer wieder nach oben mit den Konzerttipps. Es geht weiter mit einem Song von Kevin Morby vom Album Still Alive. Hören wir den Song Amen.

Den Sunday Service. Ich habe gerade so ein bisschen zwischen den Jahren meine Platten wegsortiert, aufgeräumt und so weiter und so fort und habe da so einen ganzen Stapel entdeckt an Platten, die so im März, April rausgekommen sind, die ich irgendwie total, weiß ich nicht, vergessen habe, die irgendwie einfach unterm Haufen lagen und dort dann irgendwie nicht mehr beachtet wurden und ja, da sind so ein paar Sachen dabei, die ich euch nicht vorenthalten wollte, die jetzt so ein bisschen hier am Ende der zweiten Stunde zu hören sein werden. Dazu gehörten zum Beispiel gerade eben Shonen Knife mit dem Song Like a Cat. Shonen Knife kommen aus Osaka, haben sich vor über 30 Jahren gegründet und ja, im Frühjahr mit Overdrive inzwischen schon ihre 20. Platte veröffentlicht. Wenn sie die Ramones cover, nennt sich Osaka Ramones, da klingen sie dann irgendwie doch ein Tick spannender, als wenn sie selbst komponieren, aber trotzdem alles relativ charmant gemacht. Hier ein weiterer Song zu hören mit Green Tea. Cookie. Das war der Track Kader Dolls von Farben zusammen mit James Dean A4. Hinter Farben verbirgt sich Jan Jelinek, eines von seinen vielen Pseudonymen, die er hat. Und der James Dean A4, das ist Dennis Busch. Der macht eigentlich eher so Klang- und Soundcollagen und wurde hier geremixed von Farben. Der hat sich im Sommer 2013 mit dem Werk, dem umfangreichen Werk von James Dean A4 auseinandergesetzt. Und ja, daraus ist diese Platte entstanden. Farben Presents James Dean A4. Und das Ganze wirklich ziemlich nett gemacht, wie ich finde. Hier ein weiterer Track, Heimkehr der Vulgarin. Thank you. Rückkehr der vulgaren Jan Jelinek alias Farben hier zusammen mit James Dean A4. Das Ganze vom Album Farben Presents James Dean A4, auch eine Platte, die schon im April rauskam, genauso wie das nächste Album. Da geht es um Rap-Musik aus den USA natürlich. Und eine ganze Compilation vergessener Disco-Rap-Singles kompiliert auf einer Platte, die da heißt Rocket Don't Stop It. Die eigentlich die erste Rap-Generation, die hier nochmal so ein bisschen zu hören ist. Wir hören Cat Claw and the Better Love Crew mit The Golden Rule. Hold it, hold it, wait a minute. Y'all listen to my golden rule. Just go to school, do the right thing, forget about the wrong, give the will a sting. Sting 'em hard, sting 'em rough, but most of all, don't forget about us. We're bringing it to you like it is, like a word puzzle, like a word quiz. I'm MC Claude that you won't ignore, because I'm giving you more than you can bargain for. I'm a sound creator from a New York night, rocking your body from left to right, with my hat to the side, chin up high, living, but I got to survive in a time to call Brooklyn. That's where it all began. Some call it MC, some call it rap. Who high, y'all? It's money in the hat. Just keep your pep in your step, cause you're rockin' with the crew that got the rep. We throw down hard, we aim to please. We'll rock your world, we'll rock your knees. We're the one and only top-notch crew. Came once again to be true to all the lovely people in the world. It's like a baton on the twirl, just making a move in society. Rap to the sounds of the funky beat, like ice to ice, like sun to sun. If you like the music, come and get some. Woo! Now there's a town called New York City where the guys are slick, the girls are pretty, where money grows from day to day, and you are always welcome to stay. But party people, don't get me wrong, to live the city life you got to be strong. And if you like the music and you're humming along, let me hear you say, get it on. And you don't stop, come on, come on, come on, let me see you ride. Now here I am with the mic in my hand, MC called the one ladies man, side by side, hand by hand. That's how I was taught to stand, but life goes on, it's not gonna stop. Cause me and Two Dog got to hit the top. We're moving on strong, we're moving on rough. We're taking a ride on the disco bus, but all we need is love and trust to make it to the top, and that's a must. Now what I say is really true, and I hope one day we all come through to realize the facts of life. The money could never pay the price. If it was like that, the world would be nice. Sweeter than honey, just like spice. And if you like the music and you're moving above, let me hear you say, a better love. About the wrong, give the world a sting. Sting 'em hard, sting 'em rough, but most of all, don't forget about us. We're bringing it to you like it is, like the word puzzle, like the word quiz. Party people in the place, feel my highs, feel my bass. You only have one life to live. That's a big thing nobody can give. Mm-hmm. Rocket, Don't Stop It, eine Compilation mit ersten Disco-Rap-Singles. Eben gerade hörten wir Catlaw and the Better Love Crew mit The Golden Rule. Auch alle anderen 10 Tracks hier drauf sind ziemlich unbekannt, also keine bekannten Namen drauf, keine Tracks, die man sowieso schon irgendwie 10.000 Mal gehört hat, sondern wirklich Sachen so ein bisschen zum Diggen. Die nächste Band kommt aus Hamburg, heißen Fluten, machen eigentlich eher so Hardcore-Musik mit deutschen Texten. Nicht immer, manchmal auch englische dabei, aber schon ja ziemlich viel deutschsprachig das Ganze. Auch die haben im Frühjahr eine Platte rausgebracht, Splitter betitelt. Da hören wir mal rein mit dem Song Schlagwort. Good afternoon, gentle. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois, on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Lang. Understand. We need to protect from the